Die Delegation des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands unter Leitung des Vorsitzenden Michael Kurt legte am 26. Mai an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumenstrauße nieder und verneigte sich davor. Sie war am selben Tag mit einer Maschine in Pyongyang eingetroffen.